Gente, let's go, let's go, let's go. Hey Leute, lasst uns loslegen. How are you, Matthäus? Wie geht es dir, Matteo? Es geht mir sehr gut, guys, danke. My heart is so, so, so full, you have no idea. Hey Leute, mein Herz ist so übervoll, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Yeah. I woke up several times last night. Ich bin letzte Nacht ein paar Mal aufgewacht. And I woke up because I was singing a song in my sleep. Und ich bin aufgewacht, weil ich in meinem Schlaf ein Lied gesungen habe. I love night encounters with Jesus. Und ich liebe es, nachts Jesus zu begegnen und Zeit mit ihm zu verbringen. Really strange to you. Und vielleicht tönt das sehr merkwürdig But für euch. When I go to bed at night and sleep through the whole night and just wake up, it was a terrible night. Aber wenn ich ins Bett gehe und einfach die ganze Nacht durchschlafe, dann war das eine schlimme Nacht, keine gute Nacht. It was a terrible, terrible night. Dann war das wirklich eine schlimme Nacht. My favorite time is the night and my experience is during the night. Meine Lieblingszeit oder wie ich sie am liebsten verbringe, ist, wenn Jesus mich in der Nacht aufweckt. So, and you know, and that's what happened last night again. Und wisst ihr, das ist, was letzte Nacht auch wieder geschehen ist. I have a very, very close friend in England. Ich habe ganz einen engen Freund in England. And he is a songwriter. Und er schreibt Lieder. And he's written love songs. Und er hat viele Lieder schon geschrieben. And then many years ago, and he's almost like a son to me. The whole family is very, very close. Und er ist fast wie ein Sohn für mich. Seine ganze Familie ist ganz nahe. I've known him since he was a baby. Und ich kenne ihn, seit er ein Baby ist. And he's more than 40 years old. Und er ist jetzt mehr als 40 Jahre alt. And he went through a time where he almost died. Und er ging durch eine Zeit hindurch, wo er fast gestorben ist. Many months the doctors were fighting to save his life. Und für viele Monate haben die Ärzte gekämpft, um sein Leben zu retten. He was already married. He had little children. Er war damals schon verheiratet und hatte kleine Kinder. And in that period of the darkest period of his life, he wrote one of the most powerful songs. Und in dieser Zeit, wo wirklich die dunkelste Zeit in seinem Leben war, hat er ein Lied geschrieben. Unfortunately, I'm not a good singer. Und leider bin ich nicht so gut im Singen. I'm actually going to ask him to send me the music and then Matthäus can sing it. Aber ich werde ihn bitten, dass er mir das Lied schickt und dann kann Matteo es singen. But the words of music are like this. Aber die Wörter vom Lied gehen wie folgt. And all my life you have been faithful. Mein ganzes Leben warst du treu. And all my life you have been so, so good. Und mein ganzes Leben warst du so, so gut. Therefore I will sing of your faithfulness forever. Und deshalb werde ich für immer von deiner Treue singen. He did not write the song when he had a healing miracle. He wrote it when he was not knowing if he would survive. Und er hat dieses Lied nicht geschrieben, als er ein Wunder erlebt hatte bezüglich Heilung, sondern als er nicht wusste, ob er überleben würde. So last night I went to sleep, I don't know, just before midnight. Und als ich letzte Nacht ins Bett ging, kurz bevor Mitternacht. Yeah, my that's usually my bedtime. Und Mitternacht ist die Zeit, wo ich jeweils ins Bett gehe. And at 2 o'clock I woke myself up because out of my spirit came this song. Und um 2 Uhr weckte ich mich selber aus, weil aus meinem Geist raus kam dieses Lied. It wasn't in my head, it was out of my spirit. Es war nicht aus meinem Kopf raus, sondern wirklich aus meinem Geist raus, wo das sang. Debbie is not here, so I'm alone in my big bed. Und Debbie ist nicht da, so bin ich ganz alleine in meinem großen Bett. I was just laying in my bed, just thinking and meditating, and thinking and meditating about how faithful God is. Ich lag da in meinem Bett und ich habe darüber nachgedacht, darüber meditiert, wie treu und gut Gott ist. We have to learn to understand the character and nature of God. Wir müssen lernen, den Charakter und die Eigenschaften Gottes kennenzulernen. This is one of the things I'm so passionate about. Und das ist eines der Dinge, worüber ich so leidenschaftlich bin. What has the devil done so successfully all over the world? Was hat der Teufel so erfolgreich auf der ganzen Welt gemacht? He distorted the image of God. Er hat das Bild Gottes verdreht. He made God a God that is not faithful. Er hat aus Gott einen Gott gemacht, der nicht treu ist. Where is God in the pandemic? Wo ist Gott inmitten dieser Pandemie? If God is good, why does he allow this? Wenn Gott so gut ist, wieso erlaubt er denn dies oder jenes? And Christians open their hearts to the lies that come from the pit of hell. Und die Christen öffnen ihr Herz für diese Lügen, die direkt aus der Hölle kommen. The truth is this. Und aber die Wahrheit ist dies. One of the attributes of God's character is that God is faithful. Eines der Eigenschaften von Gottes Charakter ist, dass er treu ist. You know, and if we don't believe in his faithfulness, then we will have what our hearts believe. Und wisst ihr, wenn wir nicht in seine Treue glauben, so werden wir haben, was unser Herz glaubt. And this is one of the big problems that so many Christians fight with and struggle with. Und das ist einer der großen Probleme, wo so viele Christen damit Probleme haben. We try to believe the promise of God, but we don't believe in his character. Wir versuchen, die Verheißungen Gottes zu glauben, aber wir glauben nicht in seinen Charakter. Let me tell you something, my friend. Unless you first believe in his goodness and faithfulness, it's not going to work to believe in his promises. Und lass mich etwas erklären, mein Freund. Bis ihr wirklich in diesen Charakter und die Eigenschaften Gottes glaubt, wirst du es nicht schaffen, in seine Verheißungen zu glauben. No. So what has the devil and religion done? Und was hat der Teufel und die Religion getan? Make sure we don't understand how faithful God really is. Sie haben sichergestellt, dass wir nicht verstehen, wie treu das Gott wirklich ist. So what happens? Und was passiert dann? Difficult thing happens in everybody's life. Schwierigkeiten passieren in jedem unseren Lebens. What's the first thing that happens in our hearts? Und was ist das Erste, was dann in unseren Herzen passiert? To doubt the goodness of God. Wir zweifeln an der Güte Gottes. So what happens? Und was passiert dann? We are not sure if God is really faithful, therefore now we cannot believe his promises. Wir sind uns nicht sicher, ob Gott wirklich treu ist und deshalb fällt es uns so schwer, seine Verheißungen zu glauben. Think about this. Denk darüber nach. You know, once we doubt that God is faithful. Und wisst ihr, wenn wir mal glauben, dass Gott treu ist, it will be hard to believe anything else that God has ever said or God has ever promised. Dann wird es uns sehr schwer fallen, irgendwas zu glauben, was Gott je verheißen oder gesagt hat. Because we need to understand that it's his faithfulness that stands behind his promise. Und weil wir müssen verstehen, dass es seine Treue ist, die hinter diesen Verheißungen steht. Let me tell you something now that is something that's been really bothering me for decades. Und ich möchte jetzt über etwas reden, was mich schon seit Jahrzehnten stört. And it's this. Und das ist das. People will come and they will tell you all their stories what happened. Leute kommen und erzählen, was ihnen alles schon passiert ist. And then they will tell you how suddenly God answered the prayers. Und dann werden sie erzählen, wie Gott auf einmal diese Gebete beantwortet hat. And what do they say? Und was sagen sie dann? Hallo? God is so good. Ja, Gott ist so gut. But when they go through difficult times, they never say God is so good. Aber wenn sie durch schwierige Zeiten durchgehen, dann werden sie nie sagen, ja, Gott ist so gut. So in reality, their hearts don't believe that God is good. Weil in ihren Herzen glauben sie nicht wirklich, dass Gott wirklich gut ist. Their hearts connect their circumstances that are good to the character of God, and that's not true. Aber ihre Herzen verbinden die Umstände, die gut sind, mit dem Charakter Gottes. Aber das ist nicht so, das funktioniert nicht so. So they're deceived. Und dann sind sie getäuscht. I give another example. Oder ich kann euch ein anderes Beispiel geben. Last week I talked to a woman. Letzte Woche habe ich mit einer jungen Frau gesprochen. And she went through a really, really, she's very young, but she went through a really, really terrible, terrible marriage. Und sie ist noch sehr, sehr jung, aber sie ging durch eine ganz schwierige Ehe. And after a very short time of marriage, her husband cheated on her, and it was awful, awful, awful. Und nach einer kurzen Zeit dieser Ehe hat sie ihr Ehemann betrogen, und es war wirklich eine ganz, ganz schwierige, schmerzhafte Situation. And then they got divorced. Und dann haben sie sich scheiden lassen. And then she married again. Und dann hat sie wieder geheiratet. And then the new husband now that she's been married to, I think maybe 3 years. Und nun der neue Ehemann, mit dem sie jetzt 3 Jahre verheiratet ist. It's the happiest marriage you can imagine. Mit dem hat sie eine wirkliche glückliche Ehe, die beste Ehe, die man sich vorstellen kann. And then this is what she said. Und das Folgende hat sie mir vor kurzem gesagt. She said, God has been so good. He gave me such a wonderful husband. Ja, Gott war so gut. Er hat mir solch einen wunderbaren Ehemann gegeben. But think. Aber denk mal darüber nach. In her heart, her mind, God was good now because he gave her the good husband. But who gave her the bad husband before? In ihrem Herz, in ihren Gedanken ist Gott gut, weil er ihr jetzt einen guten Ehemann gegeben hat. Aber wer hat ihr denn den anderen Ehemann gegeben, der ihr so viel Schmerzen verursacht hat? Was it God? War es auch Gott? If it was God, then why was God so bad and gave her a bad husband? Und wenn es auch Gott war, wieso war Gott so gemein und hat dir so einen schwierigen Ehemann gegeben? We have to come to the place that we stop associating the goodness and faithfulness of God with the things that we pass through. Und wir müssen wirklich an einen Ort kommen, wo wir aufhören, die Güte und Treue Gottes mit unseren Umständen zu verknüpfen. We've understood almost everything in the Bible through the old covenant and not through the finished work of the cross. Wir haben fast alles in der Bibel durch das Alte Testament, den alten Bund verstanden und nicht durch den neuen Bund und dem vollbrachten Werk am Kreuz. Yet in reality, if you look through all the Old Testament, you can already see the faithfulness and the goodness of our God. Aber die Realität ist, wenn du durch das Alte Testament liest und es verstehst, dann kannst du schon dort die Treue und die Güte Gottes sehen. Man, we have always screwed up. God has always been faithful. Wir haben immer wieder versagt und alles durcheinander gebracht, und Gott war schon immer treu und gut. And that was exactly the lie the devil spread all over the world, that God is good when you are good, but he's not good when you are not good. Und das ist genau diese Lüge, die der Teufel über die ganze Welt verstreut hat, dass Gott gut ist, wenn die Umstände gut sind, aber dass er nicht gut ist, wenn unsere Umstände nicht gut sind. On the 23rd of July this year, und am 21. Juli von diesem Jahr, I will have been a Christian for 53 years. Werde ich seit 53 Jahren ein Christ sein. That's a long time. Und das ist eine lange Zeit. Have I always been faithful? Und war ich immer treu? No. Nein. Have I always pleased the heart of God? Und habe ich immer das Herzen Gottes erfreut? No. Nein. But you know what? There's not one moment that God has not been faithful. Aber wisst ihr was? Da gibt es keinen Moment, wo Gott nicht wunderbar treu war. A million times God could have said to me, Reinhard, I'm done with you. Millionen Male hätte mir Gott sagen können, Herr Reinhard, ich mag nicht mehr weitermachen mit dir. Ich bin fertig mit dir. But he never did. Aber er hat es nie gemacht. I was very religious. Ich war sehr religiös. One time I thought I should write a book that's called The Life of a Modern Day Pharisee and my own biography, autobiography. Ich habe gedacht, vielleicht sollte ich mal ein Buch schreiben, das heißt Ein Pharisäer in der heutigen Zeit, und da meine Biografie reinpacken. I was religious, I was hypocritical. Ich war so religiös, ich war so ein Hypokrit. Even as a Christian, even serving Jesus, I've done things that I should not have done. Und sogar als Christen, währenddem ich Jesus gedient habe, habe ich Dinge getan, die ich nicht getan haben sollte. I didn't understand many things in the Bible. Und ich habe viele Dinge in der Bibel nicht verstanden. But looking back now of 53 years walking with Jesus, he has always been faithful. Aber wenn ich jetzt zurückschaue auf meinen Lauf von 53 Jahren mit Jesus, da kann ich sagen, er war immer so treu. Let me please tell you something, my friend, that I hope enters your heart strong. Ich möchte jetzt euch etwas sagen, mein Freund, von dem ich hoffe, dass es eure Herzen stark prägt oder in die Herzen eindringt. Do not put your trust in your goodness. Put it in the goodness of God. Setzt euer Vertrauen nicht auf eure Güte oder eures gutes Wesen, sondern auf Jesus und wie gut er ist. Do not put your faith into what you can achieve. Put your faith into what Christ achieved on the cross. Setze dein Glaube nicht in das, was du erreichen kannst, sondern in das, was Jesus am Kreuz schon erreicht hat. I've loved Psalms 91 since I'm a child. Ich liebe den Psalm 91, seit ich ein Kind bin. And every Christian knows this psalm, should know anyhow. Und jeder Christ kennt diesen Psalm oder sollte ihn kennen. He who dwells in the secret place of the Most High, he shall abide under the shadow of the Almighty. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. I will say of the Lord, he is my refuge, my fortress, my God, in him I will trust. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. But look at verse 4. Aber schau den Vers 4. He shall cover you with his feathers, and under his wings you shall take refuge. Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. And then it says, his truth shall be your shield and your buckler. But the word truth in the original Hebrew is faithfulness. Und dann sagt es, seine Treue ist Schirm und Schild. Und da im Englischen steht seine Wahrheit, aber hier steht es seine Treue. Es ist Treue. Also was ist dieser Schutz? God's faithfulness. Seine Treue. But you see, everything that belongs to me through Christ, I have to take by faith. Aber seht, alles, was mir gehört, durch das vollbrachte Werk am Kreuz, muss ich durch den Glauben empfangen. Don't make the mistake to have faith in your faith. Und macht nicht diesen Fehler, Glauben in euren Glauben zu haben. Don't do that. Macht das nicht. Throw yourself with everything that you have onto the faithfulness of God. Aber baue mit allem, was du hast, auf diese Treue Gottes. Verwurzel dich in diese Treue Gottes. Do you know David when he sinned? Und wisst ihr, David, als er gesündigt hat, and when he was confronted, und als er konfrontiert war, not the sin of murder and adultery, und zwar nicht bei dieser Sünde vom Mord und Ehebruch, but when he counted the army that he was not supposed to do, sondern als er die Armee gezählt hat, etwas, was er nicht hätte tun sollen. And then in 2 Samuel chapter 24, when he bought this area to bring a sacrifice to God. Und dann im 2. Samuel 24, wo er da etwas, ein Land kaufte, um ein Opfer zu machen für Gott. He had to make a choice between 3 punishments. Da musste er eine Entscheidung treffen zwischen 3 Strafen. Fall into the hands of the enemy. Erstens in die Hände der Feinde fallen. Or famine all over the land. Oder Hungersnot über dem ganzen Land. Or fall into the hands of God. Oder in die Hände Gottes fallen. And he understood, I would much rather fall into the hands of God because my God is merciful. Und er verstand, dass er viel lieber in die Hände Gottes fallen möchte, weil er wusste, mein Gott ist gnädig und barmherzig. Look what it says in Revelation 19, verse 11. Und schau, was es sagt in Offenbarung 19, 11. I saw the heaven open and behold a white horse. Ich habe die Himmel offen gesehen und ein weißes Pferd. And he who sat on him was called faithful and true. Und er, der auf diesem Pferd saß, nannte sich treu see that Jesus that is coming on the white horse, his name, that's his name, is faithful. Und schaut Jesus, der auf diesem weißen Pferd kommt. Sein Name ist Treue. In the Hebrew culture, name always signifies character, it's nature. In der hebräischen Kultur so bedeuten die Namen immer Charakter, wer oder Eigenschaften, wer diese Person ist. So if Jesus' name is faithful, don't you think he will be faithful until the very end? Also wenn der Name von Jesus treu ist, denkt ihr nicht, dass er treu sein wird bis ganz am Schluss? Look what it says in Hebrews chapter 10 verse 23. Und schau, was es im Hebräer 10 Vers 23 steht. Let us hold fast to the confession of our hope without wavering, without moving around. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Because he who promised is faithful. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. My friend, whatever it takes to convince your heart about the nature of God, you have to do it. Mein Freund, was es dich auch immer kostet, dein Herz von den Eigenschaften Gottes zu überzeugen, mache es. We have sung so many songs that we should have never sung, and they've messed up our hearts. Wir haben so viele Lieder gesungen, die wir nie hätte singen sollen und unsere Herzen durcheinander gebracht haben. I'm telling you very honestly, there's hardly any songs that I sing that the people in the church sing. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, dass es wenige Lieder gibt, die ich singe, die man normalerweise in den Gemeinden singt. Why don't they want to sing them? Wieso will ich sie nicht singen? The theology is usually very wrong. Weil die Theologie dieser dieser Lieder meistens sehr falsch ist. There's too much old covenant mixed into these musics. Weil da zu viel vom alten Bund in diese Musik reingemischt wird. And I don't want to declare those things. Und ich will diese falschen Sachen nicht deklarieren. The second reason why I don't like to sing most of the songs is this. Und den zweiten Grund, wieso ich diese Lieder nicht singen möchte, ist folgende. So many musics are about me, me, me, me, me and what I can get from God for me, me, me, me, me. Bei so vielen Liedern, da geht es nur um mich, mich und was ich von Gott kriegen kann und was ich bekommen kann. I love to sing the songs that talk about him and his greatness and his goodness. Aber ich liebe es, diejenigen Lieder zu singen, die über seine Größe singt und über seine Treue und Güte. I want you to sing a song for us right now, please. Matthäus, ich möchte, dass du jetzt gerade für uns ein Lied singst, bitte. Ja, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Let's praise Jesus, vamos. Vamos louvar Jesus. Vamos louvar Jesus. Sobre todo nome é o seu. E tu és digno de louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. That's the songs that need to come out of our hearts and our mouth, people. Und das sind Lieder, die aus unserem Kopf und unseren Herzen raus sprudeln sollten. Weil das ist die Wahrheit über den Charakter und die Eigenschaften Gottes. Look, faithful is he who has promised, Hebrews 10:23. Schau, treu ist der, der versprochen hat, so in Hebräer 10:23. We try to put our faith on so many other things without trusting his goodness, his faithfulness. Und wir versuchen unser Vertrauen auf so viele Dinge zu setzen, anstatt auf seine Treue und seine Güte. Many years ago, when I began to understand the new covenant and the finished work of the cross. Und vor vielen Jahren, als ich angefangen habe, das vollbrachte Werk am Kreuz und den neuen Bund zu verstehen, one scripture impacted me so deeply. Hat mich eine Schrift so sehr beeindruckt und geprägt. And it's 2 Timothy chapter 2 verse 13. Und das ist im 2. Timotheus 2,13. If we are faithless, he remains faithful because he cannot deny himself. Und da steht, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Do you know what this means? Und wisst ihr, was das bedeutet? That means the moment God would not be faithful anymore, he would deny himself, because he would literally have to say, guys, I'm sorry, but that's not my nature. Und das bedeutet, dass wenn er nicht treu wäre, dann müsste er sich selbst verleugnen, weil es ist ja sein Charakter, seine Eigenschaft. So the reason why the Bible says he's faithful, because it's an impossibility for him to deny himself. Also der Grund, wieso dass die Bibel sagt, dass er treu ist, ist, weil er sich selbst nicht leugnen kann. Er kann sich it's nicht verleugnen. Nature. Weil das ist seine Eigenschaft, sein Charakter, wer er ist. Das ist, wer er ist mit seinem ganzen Wesen, seinem ganzen Sein. We have to really learn to just look away from ourselves, our weakness, our inabilities, and just stare at the faithfulness of our God. Und ich möchte euch sagen, wir müssen wirklich lernen, wegzuschauen von uns selber, unseren Versagen, unseren Unfähigkeiten und auf ihn zu schauen, auf seine Treue, auf seine Güte, auf wer er ist und ihn anschauen und unseren Blick auf ihn richten. Let me ask you a question. Und ich möchte euch eine Frage stellen. How many hours have you spent in prayer trying to convince God to do something for you? Wie viele Stunden habt ihr schon im Gebet verbracht, um Gott zu überzeugen, etwas für euch zu tun? And it never happened. Und dann ist es nie passiert. So what happens? Und was passiert dann? The devil enters our minds with this lie. Der Teufel kommt in unsere Gedanken mit dieser Lüge. God did not answer your prayer because you did not pray hard enough. Gott hat dein Gebet nicht beantwortet, weil du nicht genug gebetet hast. You need to bring God one more sacrifice, one more prayer campaign, one more offering, one more day fasting. Und du musst Gott ein Gebet mehr geben, einen Tag mehr fasten oder ein Opfer mehr. Wenn, dann geht es vielleicht. But do you know what the truth is? Aber wisst ihr, was die Wahrheit ist? We've prayed wrong. Wir haben falsch gebetet. We prayed completely wrong. Wir haben total falsch gebetet. We prayed trusting our faithfulness, but not his faithfulness. Wir haben gebetet und in unsere eigene Treue geglaubt und nicht in seine Treue. If I persevere in prayer and am faithful, then God will do it. No, no, and a thousand times no. Wenn ich nur genug bete und genug mich investiere in Gebet und treu bin, dann wird Gott antworten, dann wird es funktionieren. Aber das ist nicht so. Listen to me, if you would have spent the same amount of time that you spent trying to convince God, to convince your heart of his faithfulness, you would have what you need. Hör zu, wenn ihr die gleiche Zeit, die ihr investiert habt im Gebet und Gott etwas zu bitten, darin investiert hättet, euer Herz zu überzeugen, dass Gott treu und gut ist, dann hättet ihr, wofür ihr gebetet habt. This is how I live my life. Und das ist so, wie ich mein Leben lebe. I know, Rainer, it's nothing and Christ is everything. I've understood that. Ich weiß, dass Reinhard nichts ist und Christus alles ist. Ich habe das verstanden, das lebe ich. But I understood also, because of the faithfulness of God, I'm the Son of the living God, walking the earth in his authority. Aber ich habe auch verstanden, weil er so treu ist, wandle ich, lebe ich in seiner Autorität als seinen Sohn auf dieser Erde und seine Autorität hier so, ausleben. I'm at peace. Und deshalb habe ich Frieden, lebe ich I in Frieden. I never, never, never spend a sleepless night because of worries. Und ich verbringe nie eine Nacht, in der ich nicht schlafen kann, weil ich mir Sorgen mache. But I spend a lot of sleepless nights because I'm overwhelmed by the incredible goodness of my God. Aber ich habe viele Nächte, wo ich nicht schlafen kann, weil ich einfach gefüllt bin von dieser Treue Gottes, wo ich darüber nachdenke und meditiere, wie gut das Gott wirklich ist. Hebrews teaches us that Jesus is a faithful high priest. Und in Hebräer steht geschrieben und lehrt uns, dass Jesus unser hoher Priester ist. So do you know why God accepts you? Und wisst ihr, wieso, dass Gott dich akzeptiert, dich annimmt? Not because of your faithfulness, but because of the faithfulness of your high priest, his name is Jesus. Nicht wegen deiner Treue, sondern wegen der Treue von deinem hohen Priester, der Jesus ist. That's so clear throughout the Hebrews. Und das können wir im Hebräerbrief so klar erkennen. Not as I told you, that the devotionals, I'm always sharing my own walk with Jesus. Und wie ich schon gesagt habe, in diesen Andachten teile ich immer, wie ich mit Jesus gehe, mein Weg mit Jesus. I never prepare a message for this devotional. I go to bed at night, not even thinking about 7 o'clock in the morning. Ich bereite nie eine Botschaft vor für diese Andachten am Morgen. Ich gehe ins Bett und denke nicht mal darüber nach, was ich am nächsten Tag teilen Never. Werde. Nie. Ich nunca faço isso. I come into this life and I just share my own walk with Jesus. Aber ich komme in dieses Life und ich teile mit euch einfach meinen Weg mit Jesus. I'm going to finish to tell you a beautiful story and then we're going to pray and get out of here. Und ich werde beenden, indem dass ich euch eine wunderbare Geschichte erzähle und dann werden wir beten. As most of you probably know, that we have Brazilian Kids Care, which is building 100 orphanages here in Brazil. Und die meisten von euch wissen ja, dass wir Brazilian Kids Care haben und wir bauen 100 Waisenhäuser hier in Brasilien. We have a very strong connection with the German-speaking world. Und wir haben eine starke Verbindung mit der deutschsprachigen Welt. Because that's my mother tongue. Weil das ist meine Muttersprache. Because I'm Austrian, and God has used me a lot in the German-speaking world. Weil ich Österreicher bin und Gott mich schon sehr viel in der deutschsprachigen Raum gebraucht hat. In fact, I'm here in Brazil by choice, not because I have no other place to go. Und ich bin hier in Brasilien, weil ich mich so entschieden habe, weil ich das gewählt habe, nicht weil ich keinen anderen Ort zum Leben hätte. I've been offered to live in a castle in Germany for free. Ich könnte zum Beispiel in einem Schloss wohnen in Deutschland und zwar gratis, ohne zu bezahlen. If you guys think that I'm here in Brazil to gain a good life in Brazil, you understand nothing about me. Wenn ihr denkt, dass ich hier in Brasilien lebe, um ein gutes Leben zu führen, dann habt ihr nichts verstanden, wer ich wirklich bin. I could have an incredible, wealthy, prosperous, easy life in Germany. Ich könnte in Deutschland ein sehr gutes Leben haben und im Wohlstand leben. I live here because I care about the children in this nation and I care about Brazil. Aber ich lebe hier, weil ich mich um die Kinder hier in Brasilien kümmere und um die Leute von hier in Brasilien. So in January, Debbie and me were on vacation. Und im Januar waren Debbie und ich im Urlaub. And we were talking about Brazilian Kids Care and the work with the children. Und wir haben über Brazilian Kids Care geredet und die Arbeit mit den Kindern. Every day we get emails from people from Germany. Und jeden Tag kriegen wir Mails und Nachrichten von den Leuten in Deutschland. And they all say the same thing. Und alle sagen das Gleiche. We want to go to Brazil and work in one of your orphanages. We will do anything. Wir möchten nach Brasilien kommen und in euren Waisenhäuser leben. Wir würden alles tun, um zu kommen. We want to give 3 months, 4 months, 5 months of our time for free. Und wir möchten 2, 3, 4 Monate unserer Zeit geben, gratis, ohne zu bezahlt zu werden. I always had to say no. Und ich musste immer Nein sagen. Because they don't speak Portuguese and here nobody speaks German. Weil sie sprechen kein Portugiesisch und hier spricht niemand Deutsch. I said, you will be a burden to our workers. I can't say that. I can't accept you. Und ich muss ihnen sagen, ihr würdet eine Last sein für unsere Arbeiter und deshalb kann ich euch nicht annehmen. As everything is growing, und jetzt, wo alles am Wachsen ist, in January I said to Debbie, habe ich im Januar zu Debbie gesagt, I said, sweetheart, do you know what Brazilian Kids Care really needs today? Ich habe gesagt, Liebling, weißt du, was Brazilian Kids Care wirklich braucht? We need a German family who speaks Portuguese, who has permanent residency in Brazil and who is willing to move here. Wir brauchen eine deutsche Familie, die Portugiesisch kann und im Land bleiben kann, also ein Erlaubnis hat, im Land zu bleiben. You know, so Debbie and me talked about this for about half an hour. Und wisst ihr, so haben Debbie und ich für etwa eine halbe Stunde darüber gesprochen. This is exactly what we need. Das ist genau das, was wir brauchen würden. Listen, we never try to convince God of everything, anything. We didn't even pray. Und hört zu, wir haben nie versucht, Gott von irgendetwas zu überzeugen. Wir haben nicht mal gebetet. At least not pray the way you think prayer is. Auf jeden Fall nicht so gebetet, wie die meisten von euch denken, dass Gebet ist. The next day. Und am nächsten Tag. I receive an email from a man from Germany. Habe ich ein E-Mail von einem Mann von Deutschland gekriegt. He says, Reinhard, you don't know me, but I follow you on the social media. Und er sagte, Reinhard, du kennst mich nicht, aber ich folge dir auf Social Media. I'm married and I have 3 children. They are 10, 8 and 5. Ich bin verheiratet und ich habe 3 Kinder im Alter von 10, 8 und 5. And he said, and I want to come to your house tomorrow. Und er sagte, und ich möchte zu dir nach Hause kommen morgen. I booked a flight to go to Brazil for 2 weeks and I want to come and meet you. Ich habe spontan einen Flug gebucht für auf Brasilien und ich möchte morgen kommen und dich treffen. I said, well, I'm sorry, tomorrow I'm still in America, but you can come the day after. Und ich habe gesagt, es tut mir leid, morgen bin ich immer noch in Amerika, aber du kannst dann am darauffolgenden Tag kommen. That was in the end of January. Und das war Ende Januar. So I spent 2 days with his family. Und ich habe dann 2 Tage mit dieser Familie verbracht. They went back to Germany. Und sie sind dann zurück auf Deutschland geflogen. Yesterday we had a 2-hour video call. Und gestern haben wir einen Videocall gehabt für 2 Stunden. They used to live in Brazil 10 years ago. Und vor 10 Jahren haben sie in Brasilien gelebt. They have permanent visa for Brazil. Und sie haben das Visum, um in Brasilien zu leben. They speak Portuguese fluently. Und sie sprechen fließend Portugiesisch. Suddenly the Lord said to them, it's time to go back to Brazil. Und auf einmal hat der Herr ihnen gesagt, so, es ist Zeit, zurück auf Brasilien zu gehen. But they didn't know how, where and what. Und sie wussten damals noch nicht, wo, wie und mit wem. Yesterday we decided that they will be one of the leaders of one of the orphanages of Brazilian kids care. Und gestern haben wir entschieden, dass sie die Leiter von einem der Waisenhäuser in Brasilien Kids Care sein werden. And they are already gonna move here in a few weeks. Und in ein paar Wochen werden sie schon auf Brasilien ziehen. If your heart could believe in the faithfulness of God, you would rest and never again stress. Wenn dein Herz nur in diese Treue Gottes ruhen könnte, so würdest du nie mehr Stress haben, sondern dich entspannen und ruhen können. Stop looking at yourself and look at his faithfulness. Hör auf dich selber zu schauen, aber schau auf seine Treue. It's his character, it's his nature, he can't deny himself. Und auf seinen Charakter, auf seine Eigenschaften, das ist, wer er ist, der kann sich nicht verleugnen. He's a high priest who will always be faithful. Er ist ein hoher Priester, der immer treu sein wird. Do we mess up? Und werden wir versagen? Of course. Klar. Do we make mistakes? Und werden wir Fehler machen? Part of life. Klar, das ist Teil vom Leben. Do not confuse the consequences of your stupid choices with the character of God. Aber verwechsle nicht die Konsequenzen deiner falschen Entscheidungen mit den Eigenschaften Gottes, wer er ist. If your heart would really be convinced of his faithfulness, wenn dein Herz wirklich von seiner Treue überzogen wäre, you know what would happen when you mess up? Wisst ihr, was dann passieren würde, wenn du versagen würdest oder irgendetwas falsch machen würdest? You would recuperate so much quicker. Ihr würdet so schnell wieder da rauskommen oder viel schneller da rauskommen. Here is the mistake that we make when we mess up. Und hier ist der Fehler, den wir machen, wenn wir versagen oder Probleme verursachen. We keep looking at ourselves and our mess, and the church has been experts in doing that. Wir schauen auf uns selber und unser Durcheinander, das wir angestellt haben, und die Gemeinde ist sehr gut in dem. Where is the true church of Jesus Christ that surrounds those who messed up and say, shall we trust the faithfulness of God in the biggest mess you've ever made? Aber wo ist diese Gemeinde, dieser Leib, der aufsteht und auf die Seite von denen kommt, die ein riesen Durcheinander angestellt haben in ihrem Leben, sagen, kommt, lasst uns zusammen auf diesen treuen Jesus sehen, auf seine Güte. What happened when Peter denied Jesus? Und was ist das, was ist passiert, als Petrus Jesus verleugnet hat? Encountered the faithfulness of Jesus. Er hat diesen treuen Jesus gefunden. He didn't encounter Jesus and said, you screwed up, I'm done with you, I'm going to choose another apostle. Er ist nicht einem Jesus begegnet, der ihm gesagt hat, du hast versagt, du hast nicht richtig gehandelt, ich werde einen anderen Apostel mir aussuchen. Und deshalb renne in die Arme eines treuen Gottes. We're going to pray and let the Holy Spirit flow today. Und wir werden jetzt beten und den Heiligen Geist fließen lassen. We always pray for healing miracles. Und wir beten immer für körperliche Heilung. But I feel in my heart today that that's not what the Lord wants to do at this moment. Aber heute fühle ich, dass der Herr etwas anderes tun möchte. I feel that the Holy Spirit wants to do deep, deep works of restoration in many lives today. Sondern ich fühle, dass der Heilige Geist tiefe, tiefe Wiederherstellungen in vielen Leben to machen restore möchte. Restore your belief in God's faithfulness. Um dein Glauben in die Treue Gottes wiederherzustellen. The Lord is telling me right now. Und der Herr sagt mir jetzt gerade, that there are people watching this live. Dass es da Leute gibt, die dieses live schauen. Your marriage schauen. Has been destroyed because of unfaithfulness in the marriage. Und eure Ehe ist zerstört worden durch Untreue in der Ehe. And the Lord is saying, you've looked in every direction, but you've never looked at my faithfulness. Und der Herr sagt, ihr habt überall nach Hilfe Ausschau gehalten, aber ihr habt nicht auf meine Treue geschaut. There are people who are watching this. You have been unfaithful in the marriage. You have cheated on your spouse. Und da gibt es Leute, die dieses live schauen und du warst untreu in der Ehe. Du hast deinen Partner hintergangen. There are people who live with huge guilt and self-condemnation. Und da gibt es Leute, die mit viel Schuld und Verdammnis leben. My faithfulness is greater than your failure. Und der Herr sagt, meine Treue ist größer als dein Versagen. And my blood has covered your sin. Und mein Blut hat deine Sünde bedeckt. Holy Spirit, we thank you that you are so kind and so beautiful. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du so gut und so wunderschön bist. You reveal us the goodness of God all the time. Und du zeigst uns diese Treue Gottes die ganze Zeit, diese Güte Gottes. Und Heiliger Geist, ich bete gegen jeden Geist von Selbstverurteilung, Scham und Schuld. And I declare you are a lying demon from hell. Und ich deklariere, dass das Dämonen von der Hölle sind. We reject you. Und wir weisen sie zurück. And we release the faithfulness of God into the hearts of the people. Und wir setzen diese Treue Gottes in den Herzen dieser Leute frei. Spirit, those people who live under guilt and condemnation at this very moment. Heiliger Geist, diese Leute, die unter Schuld und Scham und Anklage leben in diesem Moment. Let them experience the peace that passes every understanding. Lass sie diesen Frieden erfahren, den allen Verstand übersteigt. As to throw all the worries upon you. Und wenn sie all diese Sorgen auf dich werfen, trusting the faithful God so we don't have to worry anymore. Und in diesen treuen Gott zu vertrauen lernen, dass sie sich nicht mehr sorgen müssen. I see businesses who've gone bankrupt and been completely messed up. Und ich sehe auch Geschäfte, die bankrott gegangen sind und total durcheinander sind. And I see the faithfulness of God restoring businesses. Und ich sehe, wie diese Treue Gottes diese Geschäfte wiederherstellt. I see children who've walked away from God and walked away from anything to do with God. Und ich sehe Kinder, die von Gott weggegangen sind und nichts mehr mit diesem Gott zu tun haben wollen. I see children who are rebellious, who are drug addicts. Und ich sehe Kinder, die rebellieren und die in Drogen verstrickt sind. And I see parents who are completely devastated because of this. Und ich sehe Eltern, die total zerstört sind für diese Situation. And I see parents who've received promises for their children in the past. Und ich sehe Eltern, die in der Vergangenheit Verheißungen für ihre Kinder empfangen haben. But they were not able to believe these promises. Aber sie waren nicht fähig, diese Verheißungen zu glauben. Because of the terrible mistake that their own children have made. Wegen all diesen Fehlern und Versagen, die ihre Kinder gemacht haben, diese Fehlentscheidungen. And because of the mistakes that you have made in raising your children. Und auch, weil sie sich den Fehlern bewusst sind, die sie in der Erziehung gemacht haben. But the Lord is saying, aber der Herr sagt, I who promised am faithful. Ich, der verheißen hat, ich bin treu. Come back to me and trust what I promised because I'm faithful. Komm zurück zu mir und vertraut mir, denn das, was ich versprochen habe, werde ich halten. Ich bin treu. Matthäus, do you have anything? Matteo, hast du noch etwas? Ja, etwas Kleines? Ontem, eu compartilhei com alguns irmãos aqui em Brasília. Gestern habe ich mit ein paar Geschwister etwas geteilt. Que é o que o Espírito Santo quer falar para várias pessoas que estamos assistindo hoje. Und ich glaube, das ist auch für einige der Leute, die hier heute zuschauen. De que hoje você faz uma porção de coisas que você nem sabe mais o porquê delas. Und zwar, dass ihr Dinge tut, die ihr nicht mal mehr wisst, wieso ihr diese macht. Você está atarefado, está cheio de problemas, está cheio de contas a pagar. Und ihr seid voller Probleme oder voller Dinge, die ihr bezahlen solltet. Que está nessa bagunça mais? Und ihr wisst nicht mal mehr, wieso ihr in diesen Problemen steckt. E eu sinto o Espírito Santo, sussurrando a vocês. Und ich spüre, wie der Heilige Geist euch zuflüstert. Oh, yeah, and I feel the Holy Spirit is whispering to you. Ele está falando, olha para mim de novo. Schaut wieder her zu mir, sagt er. Deixa eu te levar para a cruz. Und lass mich dich zum Kreuz bringen. Mostrar para onde você foi criado. Und lass mich dir zeigen, für was du geschaffen bist. A mensagem que eu tenho para mandar para vocês é nós não somos dessa terra. Und die Botschaft, die ich für euch habe, ist, wir sind nicht von dieser Welt. Nós não podemos nos perder nas coisas dessa terra. Und wir können uns nicht in diesen Sachen dieser Welt verlieren. Podemos disfrutar, nós podemos ser fiéis e descansar na fidelidade de Deus aqui nessa terra. Und wir können sie genießen, wir können treu sein und in diesen treuen Gott vertrauen. Isso. Mas nós não fomos criados para isso aqui. Aber wir wurden nicht für diese Welt geschaffen. Right. É isso. Matthäus, thank you, thank you, thank you, thank you. I love you so deeply. Matthäus, danke, danke, danke. Ich liebe dich so sehr. Gente, tá só agradecendo. Obrigado. Und danke vielmal. Ciao zusammen. Yeah.